19d. 19d. Übersetzen Sie. Она была рада показателям продаж. Sie war froh über die Verkaufszahlen. Он был сердит на нее. Er war böse auf sie. Мы широко известны качеством наших продуктов. Wir sind für die Qualität unserer Produkte bekannt. Я в ужасе от его ответа. Ich bin entsetzt über seine Antwort. Он завидует твоему успеху? Ist er eifersüchtig auf deinen Erfolg?